Lektion 3. Essen und Trinken. Schritt C. Übung 10b. Haben Sie schon gewählt? Ja, also ich möchte bitte eine Tasse Kaffee und ein Stück Nusskuchen. Oh, das tut mir leid. Heute haben wir leider keinen Nusskuchen. Aber ich könnte Ihnen unseren wunderbaren Käsekuchen anbieten. Der ist ganz frisch. Na gut, dann probiere ich den mal. Und für Sie? Was darf's sein? Ich nehme auch eine Tasse Kaffee und ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Ja, gern. Sag mal, hast du mal wieder was von Frau Bayerlein gehört? Ich habe sie ein paar Mal angerufen.